man konnte es wirklich nicht übersehen. Wir waren völlig ungleiches Paar. Und dass der Grund für unsere Bekanntschaft nichts anderes als ein Zufall war. Wir hatten wirklich nichts gemeinsam, außer dass wir am selben Ort waren. Und dies hat sich nie geändert, als wir uns kannten in all den Jahren. Doch irgendwie fing ich an, mehr in uns zu sehen. Und ich stellte mir dann vor, da könnte irgendetwas gehen. Oh, oh, oh. Einmal zum Himmel und zurück, einmal zum Himmel und zurück. Einmal ein Stück zum großen Glück, einmal ein Stück zum großen Glück. Einmal zum Himmel und zurück, einmal zum Himmel und zurück. Einmal ein Stück zum großen Glück. Oh, oh, oh, oh. Sie hatte so viel Geschichten und ihr Herz mehr als einmal versenkt. Was anderes konnte ich nicht berichten, war ich doch irgendwie ferngelenkt. Fing mir an zu gefallen, ab und zu an ihrer Seite zu sein. Ich wusste nicht, was ich da suchte, doch was Besonderes sollte es sein. Und irgendwie fing ich an, mehr in uns zu sehen. Und ich stellte mir dann vor, da könnte irgendetwas gehen. Oh, oh, oh. Einmal zum Himmel und zurück, einmal zum Himmel und zurück. Einmal ein Stück zum großen Glück, einmal ein Stück zum großen Glück. Einmal zum Himmel und zurück, einmal zum Himmel und zurück. Einmal ein Stück zum großen Glück. Oh, oh. Als es so weit war, frei und so egal, war's viel zu menschlich, viel zu normal. Einmal zum Himmel und zurück, einmal zum Himmel und zurück. Einmal ein Stück zum großen Glück, einmal ein Stück zum großen Glück. Einmal zum Himmel und zurück, einmal zum Himmel und zurück. Einmal ein Stück zum großen Glück. Oh.